Aus Anlass des 5. Jahrestages der Ernennung des verehrten Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee veröffentlichte das nigerianische nationale Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitee auf Internet-Homepage sein unvergängliches klassisches Werk Schlussansprache auf der Märzplenartagung des Zetka der Partei der Arbeit Koreas im Jahr 2013.